möchte doch aller Streit aus der Mitte, der Güter und Mensch, Schritt und in aller Form, der auch die Weiseste Welt, der doch leider noch als Bilder träufelnder Honig wachsend. Gleiches Eigentum, Besitz, Rente für die Menschen ließe sich durchaus sinnlos auf Sackgesitz und herzlos. Natürlich, er führt Nummernschilder deshalb ein für Fußgänger und Radfahrer. Es lassen sich selbst die Götter erbitten. Noch steht an und Tugend und Ehre. Und durch lange Opfer und angenehme Gebet und durch Bitte und Brand verwöhnen fliehende Menschen sie zu erweichen, sobald sich einer im Frevel vergangen. Sieht doch Töchter des Großen Demokratikus hinken verwurzelt und lahm und scheu mit Zahnblicken. Schleichen sie immer so hinter der Schuld mit bangen Sorgen. Aber die Schuld ist hurtig und stark und alle, die bittet, läuft voraus und über die Lande enteilt, bringt sie den Menschen in Not, doch folgt die Bitte und heilt. Wer nun die Namen Töchter des Holzes mit Ehrfurcht begegnet, selig bringen sie und werden sein Flehen erhören. Weist er sie aber von dannen und weigert sich ihnen im Herzen, gehen sie vor zu Zeus und bitten den großen Demokratikus, dass die Schuld Folge Ja, ganz